Mark Spoon. Hi, das ist die Club Night mit Mark Spoon. We control content. Die Love Parade ist vorbei, es ist immer noch so heiß. Und ihr seid alle viel zu ruhig. Max Buhl mit der HR3 Club Night. Let's do it. We'll be right back. 21:31 HR3 Radioservice, keine Meldungen.

HR3 Club Night. Tipp für den lockeren Techno-Vorabend heute: Pascal Fee aus dem Aufschwung aus den Kasseln. Am frühen Morgen selbstverständlich Pflicht, Sonntag früh, Mark Spoon im Dorian Gray. Ich werde um 8 anfangen, wenn ihr schön brav seid, geht's bis. Schauen wir mal. Pascal hat gerade gesagt, er kommt auch mal vorbei. Ihr seid immer noch viel zu ruhig. Gleich 22.03 Uhr, HR3 Radioservice. Am Bad Homburger Kreuz in die Verbindungen von der A5 aus Kassel zur A661 nach Oberursel sowie von der A661 aus Frankfurt zur A5 nach Darmstadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitungen sind beschildert. Platte des Monats, Platte des Jahres vielleicht, weiß nicht. Tom Wilson, Techno Cat, Club Night HR3 mit Mark Spoon. Thank you.

HR3 Club Night mit Mark Spoon. Uhr, HR3 Radioservice, wir haben keine Meldungen. Das ist Techno von mir. Jam & Spoon Angel Missia Remix. Sehen. We'll be right back. X-Tracks, DJ Misja schon wieder. Absoluter King momentan. Obwohl er Holländer ist. Neue X-Tracks, Funky Drive, DJ Misja. Yeah. Thank you.

Die Love Parade ist vorbei. Das nächste Brett steht ins Haus. Frankfurt, Tunnel Rave. 11.8., 12.8. Tunnel Rave in Frankfurt, wie letztes Jahr, absolutes Brett. Am 11.8. mit Sven Feeth. Und am 12.8., das erzähle ich euch nachher.

Das ist die Club Night mit Mark Spoon aus dem Dorian Gray. Da bin ich auch morgens früh. Ab 8 geht's ab. Mal schauen, wie gut er drauf ist, so lange geht's dann auch. Und am 11.8. ist wieder Tunnel Rave in Frankfurt. Am 11.8. mit Sven Fate. Am 12.8. mit Mark Spoon, Carl Cox, DJ Hooligan, DJ Duck, Marusha, bla bla bla. 11.8. Sven Fate, 12.8. der ganze Rest von der Techno-Bagage im Theatertunnel in Frankfurt. Thank you. alle, die gerade zugeschaltet haben. Das ist Mark Spoon mit der Club Night H3. Hier spielt die Musik. Morgen früh gibt's mich im Dorian Gray. Ereignis des Jahres in Frankfurt, die Tunnel Rave. Nach der Love Parade das nächste Brett. 11.8. mit Sven Feeth. Warum darf der Angie mal alleine auflegen? 12.8. mit DJ Duck aus dem Omen. DJ Hooligan aus dem Ruhrpott. Tanit. Marusha. Karl Cox. Und natürlich mir, Mark Spoon, als Letzten. 12.8. und 11.8. Tunnel Rave in Frankfurt. Uhr, HR3 Radioservice, wir haben keine Meldungen. We'll be right back. Das war schon fast wieder die HR3 Club Night. Heute mit Mark Spoon. Wie immer aus dem Dorian Gray. Morgen früh im Dorian Gray. Alle Pflicht erscheinen. 8 Uhr geht's los. Schauen wir mal, wie lange. Da bin ich ganz klar in Frankfurt, live im Studio, nicht in Ibiza. Puh, deine Bild-Zeitung, sag ich da nur. Noch ein paar Worte zur Tunnel-Rave. 11.8. Sven Feeth. 12.8. Mark Spoon. DJ Duck. Marusha. Hooligan. Tarnit. Und der Gott an den Plattenspielern, Karl Cox. After Hour gibt's im Gray mit mir und Karl Cox. 11.8., 12.8. Tunnel Rave. Dazu gibt's noch zu sagen, dass das Ganze vom HR live übertragen wird. Das heißt, es gibt eine Live-Club-Night an dem Tag. Und als kleines Bonbon vom Veranstalter, mit der Karte, die ihr kauft, könnt ihr im ganzen Rhein-Main, bla, auf der ganzen großen weiten Welt mit der S-Bahn und dem Bus umsonst auf die Tunnel-Rave fahren. Das heißt, ihr zeigt einfach dem Schwarzfahrer-Kontrolleur die Karte und der sagt, alles klar, Tunnel-Rave, kein Problem, Techno-Karte, weiter geht's. Das war die Club-Night mit Mark Spoon, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen früh im Gray, ab geht's. Und ihr seid immer noch alle viel zu ruhig. Club Night, Mark Spoon. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Abfahrt auf der Love Parade, auf dass es nächstes Jahr noch eine fettere, geilere Love Parade gibt. Und auf dass ihr morgen euren Arsch in Storing Gray tragt und abschwitzt. Hasta la vista, Mark Spoon. Danke!